So isn't God good? Ist Gott nicht gut? Amen. Amen. Praise the Lord. Well, if you have your Bible, und wenn du deine Bibel dabei hast, turn to 1 Corinthians chapter 15. Dann schlag mal 1. Korinther Kapitel 15 auf. So the first two sessions today, die ersten beiden Sessions heute, we've been talking about our union with Christ, haben wir gesprochen über unsere Einheit mit Christus. And that Jesus came not to just take us to heaven, und dass Jesus gekommen ist nicht nur um uns in den Himmel zu bringen, but he came to unite us with the Father, sondern um uns zu vereinigen mit dem Vater. And that was Jesus's crowning achievement in life and ministry, und das war die krönende Leistung des Dienstes von Jesus, was the uniting of man and God together, Mensch und Gott wieder zu vereinen. So we saw in John chapter 14, und wir haben gesehen in Johannes Kapitel 14, Jesus told the disciples, Jesus hat den Jüngern gesagt, remember, they're spiritually dead, erinnert euch, die sind geistlich tot, but they're physically alive, aber körperlich lebendig. And he said, in a few days, und er hat gesagt, in ein paar Tagen, because I live, you will live also, weil ich lebe, werdet ihr auch leben. He said, you are going to become alive. Ihr werdet lebendig werden. And we spent some time looking at what that really meant. Und ich habe ein bisschen Zeit damit verbracht, nachzuschauen, was das wirklich bedeutet. That there should be a difference between spiritually dead people. Es sollte einen Unterschied geben zwischen geistlich toten Menschen and spiritually alive people. Und geistlich lebendigen Menschen. And that the Christian life, und dass das christliche Leben, was not just a life of better morals, ist nicht einfach nur ein Leben von höherer Moral, but it is a life of the supernatural, sondern es ist ein Leben des Übernatürlichen, experiences and encounters with God, Erfahrungen und Begegnungen mit Gott, and that everything that God wanted in you, und alles was Gott in dir haben wollte, he put it into Jesus, hat er in Jesus hineingelegt. Because when Christ became one with you, denn als Christus eins wurde mit dir, and you became one with him, und du eins wurdest mit ihm, and everything that flows in him, dann ist alles, was in ihm fließt und durch ihn fließt, it would now flow in you, jetzt in dich gekommen, fließt jetzt auch durch dich. And this is why it's so important that we understand our union. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir unsere Einheit verstehen und unsere Identität mit Christus. Because once you begin to understand your position with God, denn wenn du deine Position mit Gott verstehst, bei Gott verstehst, then you begin to understand your possessions from God. Dann verstehst du auch, was dir gehört in Gott, dein Besitz. So we saw today that Jesus didn't come just to take us to heaven. Also wir haben heute gesehen, dass Jesus nicht nur gekommen ist, um uns in den Himmel zu nehmen, but he came to unite us with the Father. Sondern er kam uns, um uns mit dem Vater zu vereinigen. And tonight I want to show you some of the things that were actually one of the things he came to give you. Und heute Abend möchte ich über eine Sache sprechen, die er dir damit geben wollte. So 1 Corinthians chapter 15. Also 1. Korinther Kapitel 15. And in verse 45. Vers 45. Says that the first man Adam became a living being. So steht auch geschrieben, der erste Mensch Adam wurde zu einer lebendigen Seele. And the last Adam became a life-giving spirit. Der letzte Adam zu einem lebendig machenden Geist. Verse 45, the first man Adam became a living being. Vers 45 nochmal, der erste Mensch Adam wurde zu einer lebendigen Seele oder zu einem lebendigen Wesen. The last Adam, Jesus. Der letzte Adam, Jesus. He's a what giving spirit? A life giving spirit. Was gibt er? Ist ein lebengebender Geist oder ein lebendig machender Geist. So right here it tells us that Jesus came from heaven to give us life. Direkt hier wird uns gesagt, dass Jesus vom Himmel kam, um uns Leben zu geben. The last Adam. Der letzte Adam. So we saw where the first Adam died spiritually. Wir haben gesehen, wie der erste Adam geistlich gestorben ist. We saw that earlier today. Wir haben das früher heute Nachmittag gehört. In Genesis chapter 3 you can see that take place. In 1. Mose 3 kannst du das lesen. Because of sin they died spiritually, Adam and Eve. Wegen ihrer Sünde starben Adam und Eva geistlich. But the last Adam, Jesus, aber der letzte Adam, Jesus, he was a life-giving spirit, wurde zu einem lebengebenden Geist. And this word life here in the Greek, und das Wort Leben hier im Griechischen, It's the Greek word Zoe, Z-O-E. Ist das Wort Zoe, Z-O-E. It very simply means the life of God. Und es bedeutet ganz einfach das Leben Gottes. The life that God is. Das Leben Gottes ist. The life that God has. Oh, das Leben, das Gott ist, das Leben, das hat. Jesus came from heaven. Jesus kam vom Himmel. To give you God's life. Dir Gottes Leben zu geben. So we see that the plan of God begins to unfold. Wir sehen also, wie der Plan Gottes anfängt sich zu entfalten. In John chapter 1 und in Johannes 1 and in verse 4. Vers 4. Says in him. Da heißt es in ihm. Talking about Jesus. Das spricht hier über Jesus. In him was life. Da heißt es in ihm war das Leben. It's the same Greek word Zoe. Das ist das gleiche griechische Wort Zoe. In Jesus was the life of God. In Jesus war das Leben Gottes. The same life that God has. Das gleiche Leben, das Gott in sich hat. He put this life into Jesus. Hat dieses Leben in Jesus hineingelegt. And it says this life was the light of men. Und dieses Leben war das Licht der Menschen. And the darkness could not overcome it. Und die Finsternis konnte es nicht überwinden. Now remember this, because we're going to come back to it. Erinnert dich an diese Stelle, dann da kommen wir noch mal drauf zurück. You're going to see a relationship. Du wirst eine Verbindung sehen between life zwischen Leben and light und Licht. So in Jesus was the life of God. Jesus in Jesus war das Leben Gottes. And in John chapter 5 und dann in Johannes Kapitel 5 and in verse 21 Vers 21. Jesus makes this statement to the disciples. Da macht Jesus folgende Aussage gegenüber den Jüngern. He said, "For as the Father raises the dead and gives life to them, denn wie der Vater die Toten auferweckt und lebendig macht, even so the Son gives life to whom he will. So macht auch der Sohn lebendig, welche will." Now remember, we looked at earlier today. Erinnere dich, wir haben heute schon uns angeschaut. That Jesus, even though he's God, dass Jesus, obwohl Gott war, he's not doing life as God, hat nicht sein Leben geführt als Gott. He's doing life as a man anointed by God. Hat sein Leben geführt als Mensch, der von Gott gesalbt war. He's doing life as a man filled with God. Hat sein Leben gelebt als ein Mensch, der mit Gott erfüllt war. And we saw earlier today, und wir haben heute auch gesehen, that Jesus said the reason miracles took place in his life, war der Grund, dass Wunder stattfanden im Leben von Jesus. It was the Father on the inside of him. Das war, weil der Vater in ihm war. Doing the works. Weil die Werke getan hat. So everything you see Jesus do and say here, alles was du siehst, was Jesus tut und sagt, he's saying this as a man filled with God, sagt das by God. Als ein Mensch, der gefüllt ist mit Gott. We see this all throughout Scripture. Und wir sehen das durch die ganze Schrift hindurch. Acts 10:38. Apostelgeschichte 10:38. Says that God anointed Jesus of Nazareth. Da heißt es, wie Gott Jesus von Nazareth gesalbt hat. Well, God does not need to be anointed. Gott muss nicht gesalbt werden. But a man does. Aber ein Mensch muss gesalbt werden. The Bible says in Luke chapter 2. Die Bibel sagt in Lukas Kapitel 2. That the child Jesus. Dass das Kind Jesus. He not only grew in physical stature. Dass nicht nur an körperlichen Größe zunahm. But he also grew in wisdom. Sondern wuchs auch in Weisheit. Well, God doesn't grow in wisdom. Gott muss nicht in Weisheit wachsen. But a man does. Aber ein Mensch muss. The Bible says in James chapter 1 that God cannot be tempted. In Jakobus 1 heißt es, dass Gott nicht versucht werden kann. But we know that Jesus was tempted in every way. Aber wir wissen, dass Jesus versucht just wurde like auf us. Jegliche Art und Weise, genauso wie wir. But he didn't sin. Aber hat nicht gesündigt. We know he was tempted in the wilderness by Satan. Wir wissen, war in der Wüste versucht worden von Satan. So yes, he was God. Ja, war Gott. But Philippians 2, aber Philipper 2 tells us that he set aside those godlike abilities. Sagt uns, dass seine göttlichen Fähigkeiten beiseite gelegt hat und sich selbst gedemütigt hat. Life as a man. Und ins Leben kam als ein Mensch. Geboren wurde als Mensch. And here is a man filled with God. Also hier haben wir einen Menschen gefüllt mit Gott. Anointed by God and one with God. gesalbt von Gott und eins mit Gott. He says, as the Father raises the dead and gives life to them. Und sagt, so wie der Vater die Toten auferweckt und ihnen Leben gibt. Even so the Son. So auch der Sohn. Even so I can give this life away and raise the dead. Genau so kann ich dieses Leben weitergeben und die Toten auferwecken. Just as the Father, even so the Son. So wie der Vater, so auch der Sohn. See, he gives life to whom he will. Es heißt, er gibt Leben denen, den er geben will. One verse 26. Und dann in Vers 26. It says, for as the Father has life in himself. Da heißt es, denn wie der Vater das Leben in sich selbst hat. He's granted the Son to have life in himself. So hat er auch dem Sohn verliehen, das Leben in sich zu haben. So the same life that God has and is. Das heißt, das gleiche Leben, das Gott hat und das Gott eigentlich ist. Jesus said, I have that in me too. Jesus sagt, das habe ich in mir auch genauso. And he's saying this as a man. Und sagt das als Mensch. One with God. Eins mit Gott. Filled with God. Gefüllt mit Gott. Anointed by God. Und gesalbt von Gott. But friend, how can you give away something that you don't have? Aber Freund, wie kannst du etwas weggeben, was du nicht hast? You see, in John chapter 1, we see that God put this life into Jesus. In Johannes 1 sehen wir, wie Gott dieses Leben in Jesus hineingelegt hat. And by John chapter 5, und jetzt in Johannes 5, Jesus understands what he has. Versteht Jesus, was hat. He said, in the very same way God has this life. Und sagt, genau auf die gleiche Art, wie Gott dieses Leben hat, I have this life. Habe ich auch dieses Leben. And because I'm a possessor of this life, und weil ich ein Eigentümer dieses Lebens bin, I can give it away, kann ich es weitergeben. To whoever I want. Wem auch immer ich will. See, when you're a possessor of something, when you own something, weißt du, wenn du der Besitzer von etwas bist, you can give it away. Dann kannst du es weggeben. So see, here's Pastor's iPad. Hier ist das iPad vom Pastor. I can't give it to you. Ich kann es dir nicht geben. It's not mine. Weil es mir nicht gehört. But I can give you this Bible. Aber ich könnte dir diese Bibel geben. Because it's mine. Weil sie mir gehört. I'm a possessor of it. Ich bin der Eigentümer dieser Bibel. And I can give it away whenever I want. Und ich kann sie schenken, wem ich will. And Jesus said, because I have this life in me. Und Jesus sagt, weil ich dieses Leben in mir habe. In the same way the Father raises the dead and gives them life. Auf die gleiche Art und Weise, wie der Vater die Toten auferweckt und ihnen Leben schenkt. I can do it too. Genau so kann ich das auch. He said, I'm a possessor of this life. Sagt, ich bin ein Besitzer dieses Lebens. So this word life, dieses Wort Leben, it's the same word, ist das gleiche Wort. Every time you see abundant life, jedes Mal, wenn du siehst überfließendes Leben, eternal life, ewiges Leben, everlasting life, immerwährendes Leben, it's the same word, es ist das gleiche Wort im Griechischen, the life of God, das Leben Gottes. So in John chapter 1, in Johannes Kapitel 1, God put his life into Jesus. Hat Gott sein Leben in Jesus hineingelegt. In John chapter 5, und in Johannes 5, we see that Jesus understands he has this life. Sehen wir, wie Jesus versteht, dass dieses Leben and hat. He can give it away. Und dass es weitergeben kann. And then in John chapter 10 and verse 10, und Johannes 10 Vers 10, says the thief has come, sagt der Dieb ist gekommen, to steal, kill and destroy, um zu rauben, zu würgen und zu verderben. But Jesus said, aber Jesus sagt, I have come, ich bin gekommen, that you would have, dass sie life, Leben haben, that you would have abundant life, dass du überfließendes Leben haben kannst. Notice Jesus said, I came to give you something. Beachte, Jesus kam, um uns etwas zu geben. He didn't say I came to take you somewhere. Hat nicht gesagt, ich bin gekommen, um euch irgendwo hinzubringen. He said I came to give you something. Sondern ich bin gekommen, um euch etwas zu geben. That what I have, das was ich habe, you would have. Dass ihr das auch habt. We would have the life of God. Dass wir das Leben Gottes haben sollen. See again, John chapter 1. Wiederum in Johannes 1 God puts this life into Jesus. Hat Gott sein Leben in Jesus hineingelegt. John chapter 5, Johannes 5. Jesus understands he has this life and Jesus give it away. Versteht, dass dieses Leben hat und dass es weitergeben kann. John chapter 10, Johannes 10 we see Jesus's purpose, sehen wir die Bestimmung von Jesus, sein Auftrag. Was to give you the same life that he has. War, dass er dir das gleiche Leben gibt, was er auch hat. So how would that take place? Wie soll das funktionieren? Well, it's John chapter 17. Ja, Johannes 17. Verse 20, we read it today. Vers 20 haben wir auch heute schon gelesen. Jesus is praying in the upper room. Jesus betet da im Obergemach. He's praying this supernatural prophetic prayer. Er betet dieses übernatürliche prophetische Gebet. And he's praying for you and I. Und er betet für dich und mich. He says, "I do not pray for these alone," talking about the disciples with him. Er sagt, ich bete nicht für diese allein, und da meint er die Jünger. But I also pray for all of those who will believe in me through their word. Sondern ich bete für alle, die durch ihr Wort an mich glauben werden. That they would be one, as you, Father, in me, and I am in you. Dass sie alle eins werden, so wie du, Vater, in mir und ich in dir. That they would be one in us. Dass sie eins seien in uns. That the world would believe that you sent me. Dass die Welt, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. He goes on to repeat himself in verse 23. Und dann wiederholt er das nochmal im Vers 23. He says, "I in them and you in me." Er sagt, ich in ihnen und du in mir. That they would be made perfect in one. Dass sie in eins vollendet werden. That the world would know that you sent me. So dass die Welt weiß, dass du mich gesandt hast. See, Jesus was not praying for unity of people. Jesus hat nicht gebetet für eine Einheit unter Menschen. He was not praying that we would be best buddies. Er hat nicht dafür gebetet, dass wir alles beste Kumpels werden. He was praying that we would be one with the Father. Sondern er hat gebetet, dass wir eins werden mit dem Vater. That the same union he had with the Father. Dass die gleiche Einheit, die er mit dem Vater hat. The same connection he had with the Father. Die gleiche Verbindung, die er hat mit dem Vater. We would have that too. Dass wir das auch haben. That with Jesus being the vine. Dass Jesus, der ja der Weinstock ist, and us being the branch, und wir, die wir die Reben sind, being divinely connected to him, dass wir übernatürlich göttlich verbunden sind mit ihm, that all that flowed in him would now flow in us. So dass alles, was in ihm fließt und durch ihn fließt, jetzt auch durch uns fließt. That we would be a possessor of this life too. So dass wir auch Eigentümer dieses Lebens sind. And so we saw in 1 Corinthians chapter 15, und wir haben gesehen in 1. Korinther Kapitel 15, that the first Adam was a living being, dass der erste Adam ein lebendiges Wesen war oder eine lebendige Seele, but the last Adam, Jesus, aber der letzte Adam, Jesus, he was a life-giving spirit, ein lebendig machender Geist. And if you look at verse 47, und dann kannst du Vers 47 dir anschauen. Says the first man was of the dirt, of the earth, made of dust. Da heißt es, der erste Mensch wurde von der Erde gemacht. The second man is the Lord from heaven. Verse 47. Mm-hmm. Der erste Mensch ist von der Erde irdisch. Der zweite Mensch ist der Herr aus dem Himmel. Verse 48. Und dann Vers 48. As was the man of dust, wie der irdische beschaffen ist, so also those who are made of dust, so sind auch die irdischen. And as is the heavenly man, und wie der himmlische beschaffen ist, so also are those who are heavenly, so sind auch die himmlischen. Now look, this goes right along with what we talked about earlier today. Da, schau, das gehört genau zu dem, was wir heute früher besprochen haben. As is the heavenly man, so wie der himmlische Mensch ist, so also are those who are heavenly. So sind auch die anderen, die himmlisch sind. See, when I was born again, als ich von neuem geboren wurde, I was born of heaven. Wurde ich vom Himmel geboren. I became heavenly. Dann da wurde ich himmlisch. I'm not waiting to get to heaven to be like him. Ich warte nicht darauf, um in den Himmel zu kommen, um wie er zu sein. He made me to be like him. Er hat mich geschaffen, wie er zu sein. When I was born again. Als ich von neuem geboren wurde. And when I became in Christ. Und als ich in Christus hineinkam. A new creation. Eine neue Schöpfung. In Christ. In Christus. The old life is gone. Da war das alte Leben vorbei. And a new heavenly life has begun. Und ein neues himmlisches Leben hat begonnen. That not only does my position with God change, nicht nur meine Position mit Gott hat sich verändert, but also my possessions change, sondern auch das, was ich besitze, hat sich geändert. And I become a possessor of this life. Und ich werde zum Besitzer dieses Lebens. Now look at 2 Corinthians chapter 4. Schau mal bitte in 2. Korintherbrief Kapitel 4. And let's look at what this life will actually do for us. Und lass uns mal schauen, was dieses Leben tatsächlich für uns bewirkt. 2. Corinthians chapter 4. 2. Korinther 4. In verse 6. In Vers 6. Says it's God who commanded light. Denn da heißt es, denn Gott, der dem Licht gebot, to shine out of darkness. Aus der Finsternis hervorzuleuchten. And he shined in our hearts. Er hat es auch in unseren Herzen Licht werden lassen. To give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus. Damit wir erleuchtet werden mit der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. So look at this first portion of the scripture. Schau dir mal den ersten Teil des Verses an. So it's God who commanded light to shine out of darkness. Da heißt es, Gott, der dem Licht gebot, aus der Finsternis hervorzuleuchten. Now think about, what's the very first thing that God did in creation? Was war das Erste, was Gott gemacht hat in der Schöpfung? He said, light be. Er hat gesagt, es werde Licht. And light was. Und Licht war. The very first thing that he did. Das ist das Allererste, was er getan hat. But this is not when he created the sun. Aber das war nicht, als er die Sonne erschaffen hat. He didn't create the sun, moon and stars till later. Sonne, Mond und Sterne hat alles später erschaffen. The very first thing God did was said, light be. Das Erste, was geschah, ist, er sagte, es werde Licht. See, the Bible says that God is light. Die Bibel sagt, dass Gott Licht ist. God was releasing himself into the universe. Gott hat sich selbst freigesetzt in das ganze Universum. Everything that would be needed for life. Alles, was wir brauchen für Leben. He released himself. Er hat sich selber freigesetzt. Now, sich selber verbreitet. Isn't it interesting that science tells us? Ist das nicht interessant, dass die Wissenschaft uns sagt, that the universe is still expanding at the speed of light. Dass das Universum sich immer noch ausdehnt in Lichtgeschwindigkeit. For all of these years from the very beginning. All diese Jahre vom ersten Anfang an. The universe continues to expand. Breitet sich das Universum aus. It's expanding at the speed of light. Es breitet sich aus mit der Geschwindigkeit von. They got it first. Die Englisch sprechen hatten es eher. So God says light be. Also Gott sagt, es werde Licht. And the universe is still to this day is expanding at the speed of light. Und immer noch bis zum heutigen Tag breitet sich das Universum aus in der Geschwindigkeit von Licht. And think about how big the universe is. Und denk mal drüber nach, wie groß das Universum ist. It's so vast, so large. Es ist so riesig. We can't even see to the end of it with all of our technology. Mit all unserer Technologie können wir sein Ende nicht sehen. We have to use physics and mathematics to figure it up. Wir brauchen Physik und Mathematik, um das irgendwie, um damit klarzukommen. But the moment we get the calculation done, aber in dem Moment, wo wir es dann durchgerechnet haben, it's already gotten bigger. Da ist es schon wieder größer geworden. Why is that? Warum ist das so? Because the universe can't contain God. Weil das Universum Gott nicht halten kann. God released himself. Gott hat sich selber light be. Verbreitet, Licht sei. And all these years the universe is trying to contain him and it can't. Und in all diesen Jahren versucht das Universum ihn zu halten und kann es nicht. But look at the very next verse. Aber schau dir den nächsten Vers an. Verse 7. Vers 7. But we have this treasure in earthen vessels. Wir aber haben diesen Schatz in irdenen Gefäßen. What the universe cannot contain. Das, was das Universum nicht halten kann. God made the human spirit to contain. Gott hat den menschlichen Geist dazu gemacht, das in sich zu tragen. And yet the church today. Und trotzdem. Is crying out, God, give me more. Ruf die Gemeinde heute, Herr, gib mir mehr. I need more of you. Ich brauche mehr von dir. We need more, we need more, wir brauchen mehr, wir brauchen mehr. Is it possible? Wäre es vielleicht möglich? That we actually have all of him and we just don't know it. Dass wir alles schon haben, aber wir wissen es nicht. You see, Jesus didn't come. Say again. Jesus did not come. Jesus ist nicht gekommen, just to give you a little bit of the Holy Spirit. Um dir ein kleines bisschen vom Heiligen Geist zu geben. Number one, the Holy Spirit is a person. Erstens, der Heilige Geist ist eine Person. God didn't cut him up in little pieces. Gott hat ihn nicht in kleine Stücken geschnitten. Give you a piece. Und dir ein Stück von ihm gegeben. He gave you the person. Er hat dir die Person gegeben. He gave you his life. Er hat dir sein Leben gegeben. Jesus said the very same life the Father has. Jesus sagte, das gleiche Leben, das der Vater hat, I have it. Habe ich. And I've come that you would have it in abundance. Und ich bin gekommen, dass ihr es im Überfluss haben sollt. And right here we see that what God released into the universe. Und hier direkt hier sehen wir, dass das, was Gott freigesetzt hat im Universum. We have this treasure in these vessels. Da heißt es, wir haben diesen Schatz in irdenen Gefäßen. And remember in John chapter 1 verse 4 and 5. Und erinnert dich in Johannes Kapitel 1 Vers 5. Says in him was life. Da heißt es, in ihm war das Leben. And that life was the light of men. In ihm war das Leben. Das Leben war das Licht der Menschen. And the darkness could not overcome it. Und die Dunkelheit konnte es nicht erfassen oder ergreifen oder überwinden. You see, you have Christians going all throughout the world. Und trotzdem rennen Christen rum überall auf der Welt. Scared of the darkness out there. Voller Angst vor der Dunkelheit, die scared da überall ist. Of the evil out there. Voller Angst vor dem Bösen, was überall ist. When in reality, the darkness should be afraid of you. Und eigentlich sollte die Dunkelheit Angst haben vor dir. If you go back and look under the Old Testament, wenn du zurückgehst und schaust dir das Alte Testament an, you see where God told the Israelites, weißt du, da hat Gott den Israeliten gesagt, to go into the promised land, dass sie ins verheißene Land gehen sollen, and to take the land, und das Land in Besitz nehmen and sollen, to conquer the giants, und die Riesen besiegen sollen. And he sent those 12 spies into the land, und er sendete diese 12 Kundschafter in das verheißene Land, and they came back and said, we can't take the land. Und sie kommen zurück und sagen, wir können das Land nicht einnehmen. Because there's giants. Weil da Riesen sind. And they see us as little grasshoppers. Und sie sehen uns, als wären wir kleine Grashüpfer. But they didn't understand the God that was with them. Sie hatten nicht verstanden, wer der Gott war, der mit ihnen war. Because when Joshua goes and takes his spies into Jericho, denn als Josua seine Kundschafter dann später nach Jericho aussendet, we find out that the people of Jericho, finden wir raus, dass die Menschen von Jericho, they had been afraid for over 40 years. 40 Jahre lang in Angst gelebt haben. They were afraid of the Israelites. Sie haben gelebt in Angst vor den Israeliten. Because of the God of the Israelites. Wegen dem Gott Israels. But the Israelites missed out on what God had for them. Aber die Israeliten haben verpasst, haben nicht verstanden, was Gott für sie hatte. Because they were looking at this to tell them what they could do. Weil sie auf das hier geschaut haben, das ihnen sagen sollte, was sie tun können und was nicht. What would happen if you and I would begin to look on the inside? Was würde passieren, wenn du und ich anfangen, in uns reinzuschauen? He said, "We have this treasure in these earthen vessels." Er sagt, wir haben diesen Schatz in irdenen Gefäßen. That the power would be of God and not of us. So dass die Kraft Gottes sei und nicht uns. And then he goes on in verse 8. He says, "We're hard pressed on every side, but not crushed." In Vers 8 macht er weiter und sagt, wir werden überall bedrängt, aber nicht erdrückt. Perplexed, but not in despair. Wir kommen in Verlegenheit, aber nicht in Verzweiflung. Persecuted, not forsaken. Wir werden verfolgt, aber nicht verlassen. Struck down, but not destroyed. Wir werden niedergeworfen, aber wir kommen nicht um. Always carrying about in the body the dying of the Lord Jesus. Wir tragen alle Zeit das Sterben des Herrn Jesus am Leib umher. And then underline this next phrase. Und jetzt unterstreiche den nächsten Teil. That the life of Jesus, damit auch das Leben Jesu, would be made manifest in my body. An unserem Leib offenbar wird. See, when Jesus died, I died. Als Jesus starb, da starb auch ich. And when he was made alive, I was made alive. Als er lebendig gemacht wurde, dann wurde ich lebendig so gemacht. That his life, damit sein Leben would be made manifest in this body. Sich manifestiert in diesem Körper. But then there's always people, aber dann gibt's immer Leute, who will say, "Oh, he's just talking about when you get to heaven." die sagen, ja, der spricht hier darüber, wenn wir dann in den Himmel kommen. He's talking about your spiritual body. Er spricht über deinen geistlichen Leib. Well, thankfully, Paul. Nun, zum Glück hat Paulus. He wrote this next scripture for all the religious people. Die nächste Stelle geschrieben für all die religiösen Leute. We who live are always delivered to death for Jesus' sake. Denn wir, die wir leben, werden beständig dem Tod preisgegeben um Jesu willen. Underline it. Unterstreich es jetzt das nächste. The life of Jesus, damit auch das Leben Jesu would be made manifest offenbar wird in my mortal flesh. An unserem sterblichen Fleisch. Not my heavenly body, nicht an meinem himmlischen Körper, this mortal body, sondern an diesem sterblichen Fleisch. That the life that flows in God, dass das Leben, das durch Gott life fließt, that flows in Jesus right now, das Leben, das in Jesus fließt, jetzt in diesem it would Moment, flow in me right now. Dass es genauso in mir und durch mich fließt, see, jetzt in diesem we Moment. Take the scriptures that we've heard, manchmal nehmen wir die Schriftstellen, die wir gehört haben, and we get real with them. That Jesus is the head of the church. Wir sagen, Jesus ist das Haupt der Gemeinde. And we are his body. Und wir sind sein Leib. How many times have you heard this phrase? Wie oft hast du schon gehört? We're the body of Christ. Wir sind der Leib Christi. We're the hands of Jesus. Wir sind die Hände Jesu. We're the feet of Jesus. Wir sind die Füße Jesu. Well, what flows through the head flows through the body. Das, was durch den Kopf fließt, fließt auch durch den Körper. If I'm the body of Christ, wenn ich der Leib Christi bin, then what flows in him flows in me. Dann fließt das, was in ihm fließt, auch in mir. He's the vine and I am the branch. Er ist der Weinstock, ich bin die Rebe. Then what flows in him flows was in me. In ihm fließt, fließt auch in mir. And I'm not trying to get it. Ich versuche nicht, es zu bekommen. I'm not even trying to believe to receive it. Ich versuche nicht mal zu glauben, es zu empfangen. Because when I received of him, denn wenn ich von ihm empfange, I received of all that he is. Na, als ich ihn empfangen habe, habe ich alles empfangen, was er ist. I've yet to find a branch that's connected to a tree. Ich habe noch keinen Zweig gefunden, der mit einem Baum verbunden ist. That's connected to that tree. Der mit dem Baum verbunden ist. And I'm believing, I'm believing, I'm believing. Oh, ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich glaube. Trying to produce fruit. Und versucht einfach Frucht zu produzieren. The only thing that branch has to do. Das einzige, was dieser Zweig tun muss. Stay connected. Ist verbunden zu bleiben. Abide. Zu bleiben. See, we've turned this into a job. Schau, wir haben das in eine Arbeit umgewandelt, in ein so Werk. So many of us have been working for Faith Incorporated. Und so viele von uns arbeiten für die Glaubens GmbH. And still waiting on a paycheck. Und wir warten immer noch auf den Gehaltscheck. Working overtime. Oh, wir machen Überstunden. Extra days. Extra Tage. Waiting for a paycheck. Sonderschichten und wir warten auf den Gehaltscheck. This wasn't supposed to be a job. Weißt du, das sollte nie ein Job sein. Jesus did the work. Jesus hat die Arbeit erledigt. When he connected us to him. Als er uns mit ihm verbunden hat. Remember, I in them and you in me. Erinnert euch, ich in ihm und sie in mir. That they would oder be in mir, perfect. Dass sie in mir vollkommen sein. To be perfect vollkommen zu sein means there's nothing missing. Bedeutet, da fehlt nichts. Means everything's complete. Es bedeutet, alles ist vollständig. You see, you're not a baby spirit. Du bist nicht ein Babygeist, that's trying to grow up. Der versucht aufzuwachsen. When you got born again, als du von neuem geboren wurdest, when you became in Christ, als du in Christus hineinkamst, you became a full grown, da wurdest du zu einem Christ vollständigen Christusmensch, Christ woman, Christus zu einer Christusfrau, filled to the full, gefüllt bis zur Fülle and overflowing with him, und überfließend mit ihm filled with his life, gefüllt mit seinem Leben. We're not trying to get that life. Wir versuchen nicht, dieses Leben zu bekommen. We received of that life. We received of that life. Wir haben dieses Leben empfangen. But I cannot look to this body to tell me if I have it or not. Aber ich kann nicht mich bei diesem Körper erkundigen, ob ich dieses Leben habe oder nicht. Remember, if I want to know what I'm like, erinner dich, wenn ich rausfinden will, wer ich bin, I have to look to Jesus. Muss ich auf Jesus schauen. Remember Colossians chapter 3 and verse 10. Erinnert euch Kolosser 3:10. He said, "Put on the new man." Wo es heißt, zieht den neuen Menschen an. That's renewed in knowledge. Der erneuert wird zur Erkenntnis. According to the image of Him who created you. Gemäß dem Bild, nach dem er erschaffen wurde. I look to Him to tell me who I am. Ich schaue zu ihm, um zu sehen, wer ich bin. I look to Him to tell me what I have. Ich schaue ihn an, um zu sehen, was ich habe. And the life that He has, I have. Das Leben, was er hat, das habe ich. And He tells us right here in 2 Corinthians 4. Und es heißt hier direkt in 2. Korinther Kapitel 4. That life is to affect my body. Dass dieses Leben Auswirkungen hat auf meinen Körper. And you see, it's interesting in 2 Corinthians 4. Es ist so interessant in 2. Korintherbrief Kapitel 4. And in 2 Corinthians 3. Und in 2. Korinther 3. We see a comparison between the glory of the old covenant. Da sehen wir einen Vergleich der Herrlichkeit des alten Bundes. And the glory of the new. Und der Herrlichkeit des neuen Bundes. And the apostle Paul looks at Moses. Und der Apostel Paulus schaut auf Mose. And he talks about how Moses was on that mountain for 40 days. Und er spricht darüber, wie Mose auf diesem Berg war 40 Tage. He's there with God for 40 days and nights. Er ist dort mit Gott für 40 Tage und Nächte. And the Bible says that when Moses came down, und die Bibel sagt, als Mose herabkam vom Berg, his face was shining with light. Strahlte sein Gesicht Licht aus. And they began to scare the Israelites. Und die Israeliten fingen an, Angst zu haben davor. And so he had to put a cloth over his face. Also musste er sein Gesicht mit einem Tuch bedecken. Now we know of another man. Wir wissen von einem anderen Mann, who was on a mountain, der auf einem Berg war, was praying to the Father, zum Vater gebetet hat, hanging out with God, Zeit verbrachte mit Gott, and his body began to shine. Und sein ganzer Körper fing an zu leuchten. And his name was Jesus. Und sein Name war Jesus. The Bible says that Jesus was praying to God, die Bibel sagt, dass Jesus zu Gott gebetet hat, and his body, his skin began to shine. Und sein Körper, seine Haut fing an zu leuchten. And this light was coming out, dieses Licht kam aus ihm heraus, shining through his skin, strahlte durch seine Haut hindurch, it was getting into his clothes, ging in seine Kleidung. Now think about these two instances. Denk mal über diese beiden Vorfälle nach. You have Moses and Jesus. Wir haben Mose und Jesus. They're both spending time with God. Beide verbringen Zeit mit Gott. Their bodies both begin to shine. Ihre Körper fangen beide an zu strahlen. But Paul says that one was glorious. Aber Paulus sagt, das eine war herrlich. But it was fading away. Aber es ließ nach. But one was more glorious. Aber das andere war noch herrlicher. And it was eternal. Und es war ewig. So what was the difference? Was war der Unterschied? Between what happened with Moses and what happened with Jesus. Mit dem, was bei Mose geschah, und mit dem, was bei Jesus geschah. With Moses. Bei Mose. That light was coming from the outside in. Kam dieses Licht von außen in ihn rein. With Jesus, that light was coming from the inside out. Bei Jesus kam dieses Licht von innen nach außen. When Moses left the presence of the Father, als Jesus die Gegenwart des Vaters verließ, the light began to fade. Fing das Licht an nachzulassen. But wherever Jesus went, aber wo immer Jesus hinging, that light was on the inside of him. War dieses Licht in seinem Inneren. You see, Moses left the source of that life. Mose hat die Quelle dieses Lebens verlassen. But Jesus was a possessor of that life. Aber Jesus war ein Besitzer, ein Eigentümer dieses Lebens. And Paul goes on to tell you here, und Paulus macht weiter, uns zu sagen, that what was in Jesus, dass das, was in Jesus war, it's in you. In dir ist. In him was life, in ihm war das Leben. And that life was the light. Und dieses Leben war das Licht of men, des Menschen. And the darkness cannot overcome it. Und die Dunkelheit konnte es nicht überwinden. Think about when you walk into a dark room, denk mal drüber nach, wenn du in einen dunklen Raum hineingehst and you turn on the light switch, und du schaltest das Licht an. Do you see the light fighting with the darkness? Siehst du dann, wie das Licht anfängt, mit der Dunkelheit zu kämpfen? No, the light is so great. Nein, das Licht ist so groß. The darkness has to go. Dunkelheit verschwindet einfach. Well, what's in us? Was in uns ist? Is so much greater than the evil that's in the world. Ist so viel größer als das Böse, was in der Welt ist. The life of God in us. Das Leben Gottes in uns. Is so much greater than the curse that's out here. Ist so viel größer als der Fluch, der da draußen ist. Why are we struggling to make the curse bow? Warum kämpfen wir immer so damit, dass der Fluch sich beugen muss? I never see Jesus struggle. Ich sehe nie, wie Jesus irgendwie damit ringt, to try to get the things of the curse to obey him. Dass die Dinge des Fluches ihm gehorchen müssen jetzt. I never see him fighting with demons to get them to obey. Ich sehe nie, dass er mit Dämonen ringt, dass sie ihm gehorchen müssen. We even see that today. Das sehen wir heute sogar manchmal. Where Christians are casting out devils, wo Christen Dämonen austreiben. But instead of casting them out, aber anstatt dass sie austreiben, they're wrestling with them, ringen sie mit ihnen. Coming up with all these things they have to do, und dann haben sie Ideen von all möglichen Sachen, die man dann tun muss, to try to get the demon to come out, um den Dämon dazu bringen, auszufahren. I don't see Jesus doing any of that. Ich sehe nicht, dass Jesus irgendwas davon getan hat. You see, when you know who you are, weißt du, wenn du weißt, wer du bist, it doesn't take much. Dann braucht es nicht mehr viel. We have to know what's on the inside of us. Wir müssen wissen, was in unserem Inneren and ist. Who's on the inside of us. Und wer in unserem Inneren ist. Look, Romans chapter 8. Schau, Römer Kapitel 8. Verse 11. Vers 11. Says that the spirit of him who raised up Jesus from the dead dwells in you. Da heißt es, wenn der Geist dessen, der Christus von den Toten auferweckt hat, then he who raised up Christ Jesus from the dead, in euch wohnt, so wird derselbe, der Christus aus den Toten auferweckt hat, he'll give life, der Leben gibt, he'll give Zoe, der dieses Zoe-Leben weitergibt, the life of God, das Leben Gottes, to your mortal body. Der das deinem physischen Körper gibt. Here it is again. Hier ist es wieder. The life of God, das Leben Gottes, affecting this body, was Einfluss hat auf diesen Körper. The life of God was not to just affect you as a spirit. Das Leben Gottes soll nicht nur dich als Geist beeinflussen. It was also to affect your body. Sondern es sollte auch deinen Körper beeinflussen. And then look at this. Und jetzt schau dir Folgendes an. If you look at Romans chapter 8 and verse 5, wenn du Römer 8 Vers 5 dir anschaust, he said, those who live according to the flesh set their minds on the things of the flesh. Da heißt es, denn diejenigen, die gemäß der Wesensart des Fleisches sind, trachten nach dem, was dem Fleisch entspricht. But those who live according to the Spirit set their mind on the things of the Spirit. Diejenigen aber, die gemäß der Wesensart des Geistes sind, trachten nach dem, was dem Geist entspricht. For to be carnally minded is death. Denn das Trachten des Fleisches ist Tod. But to be spiritually minded, das Trachten des Geistes aber, it's life and peace. Leben und Frieden. See, if I'm carnally minded, if I've got my mind on the norm, what's normal in the world. Weißt du, wenn ich fleischlich gesinnt bin, das heißt, wenn ich mich auf das fokussiere, was normal ist in dieser Welt, it produces death. Dann bringt das Tod hervor. And he's talking to spirit-filled believers here. Und spricht hier zu geisterfüllten Gläubigen. So see, that tells me you can be filled with the life of God. Und das sagt mir, du kannst erfüllt sein mit dem Leben Gottes. But if my normal is out here, aber mein Normal ist hier draußen in dieser Welt. My mind is set on what's normal in the earth. Und mein Sinn hat sich zufrieden gegeben mit dem, was normal ist hier auf der Erde. It's still going to produce death. Und das wird immer noch Tod produzieren. But he said to be spiritually minded, aber sagt, geistlich gesinnt zu sein, it will produce life. Das produziert Leben. You see, you can view it like this, that I'm a spirit. Du kannst es auch so sehen, ich bin ein Geist. Right? Some of you may have heard this, you're a spirit. Say again. Some of you may have heard this statement that you're a spirit. Manche von euch haben vielleicht gehört, du bist Geist. That you have a soul. Dass du eine Seele hast. Which is your mind, your emotions. Dein Verstand, deine Emotionen. And you live in a body. Und du lebst in einem Körper. Well, me as a spirit. Und ich als Geist. I'm filled with the very life of God. Bin gefüllt mit dem Leben Gottes. But my soul, aber meine Seele, my mind, mein Verstand, whatever my mind is connected to, womit auch immer mein Verstand verbunden ist, meine Seele verbunden ist, that's like the valve of what flows into my life. Das ist wie ein Ventil, was darüber entscheidet, was durch mein Leben fließt. My soul is connected to who I am as a spirit. Meine Seele ist meine Seele verbunden mit dem, was ich bin als Geist. And what's in me is a spirit being, and that's what flows into me. Was in mir ist als geistliches Wesen, dann fließt das durch mich. But if my soul is connected to the things of the world, aber wenn meine Seele verbunden ist mit den Dingen dieser Welt, then that's what's going to flow through me. Dann ist es auch das, was durch mich fließen wird. Now, I'm not talking about your behavior. Und ich spreche hier nicht über dein Verhalten. I'm talking about what's normal in heaven. Ich spreche darüber, was normal ist im Himmel. Versus what's normal in the world. Gegenüber dem, was normal ist in dieser Welt. Because see, the world says it's normal to be sick. Schau, die Welt sagt, es ist normal, krank zu sein. The world says that there's no cures for certain diseases. Die Welt sagt, für bestimmte Krankheiten gibt es keine Heilung. But that's not the way it is in heaven. Aber so ist es nicht im Himmel. And that's what we saw in Colossians chapter 3 and verse 1. Und das ist, was wir gesehen haben in Kolosser 3, Vers 1. He said, set your mind on the realities of heaven. Wo es heißt, richtet euren Sinn auf das, was oben ist, auf die Realitäten des Himmels. For you died. Denn ihr seid gestorben. And your new life. Und euer Leben, euer neues Leben. It's hidden with Christ. Ist verborgen mit Christus. I had to see things according to heaven's reality. Ich muss Dinge sehen gemäß der himmlischen Realität. So that what is in me, so dass das, was in mir ist, will flow through me, auch durch mich fließt. Now remember, Jesus said, "This life the Father has." Erinnert euch, Jesus hat gesagt, das Leben, das der Vater hat. I have it. Ich habe es in mir. We've seen in Romans. Wir haben es im Römerbrief gesehen. Today, that the same life that Jesus has, we have. Das gleiche Leben, das Jesus hat, das haben wir. We saw there in 1 Corinthians. Wir haben es im 1. Korintherbrief gesehen. That the life of Jesus. Dass das Leben von Jesus. That is to affect our body. Dass unseren Körper beeinflussen soll. Because it's in us. Weil es in uns ist. Now look, this is not talking about again the apostle, prophet, evangelist, pastor, teacher. Und hier ist nicht die Rede von Aposteln, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrern. This is about the believer. Sondern hier geht es um Gläubige. This is about the son and daughter of God. Hier geht es um die Söhne und Töchter Gottes. You see, so many of us get caught up on titles. So viele von uns fokussieren sich auf Titel. Everybody wants a title. Jeder möchte gerne einen Titel haben. Friend, let me tell you something. Mein Freund, lass mich dir was sagen. The greatest title you could ever have. Der größte Titel, den du jemals haben kannst, to be a son or daughter of God. Ist ein Sohn oder eine Tochter Gottes zu sein. I'm not concerned about a title. Ich beschäftige mich nicht mit einem Titel. I might just call me Chad. Nennt mich einfach Chad. I'm not focused on those things. Ich fokussiere mich nicht auf diese Dinge. The greatest thing I could be called is a son of God. Das Großartigste, was man mich nennen kann, ist ein Sohn Gottes. But because of that position that I have with God. Und wegen dieser Position, die ich in Bezug auf Gott habe. He made me to be an heir of God. Das macht mich zu einem Erbe Gottes. A joint heir with Christ. Ein Miterbe mit Christus. So that all that Jesus has. So dass alles, was Jesus hat. I have it. Das habe ich auch. But not when I get to heaven. Aber nicht dann, wenn ich in den Himmel komme. When I got into Christ. Oder nicht erst dann, wenn ich in den Himmel komme, sondern dann, wenn ich in Christus hineinkomme. Now look, let me show you a story here. Jetzt lass mich euch eine Geschichte erzählen. Mark chapter 5. Markus Evangelium Kapitel 5. When it comes to the issue of healing, wenn es zum Thema Heilung kommt, Probably one of the most well-known stories in the Bible. Eine der bekanntesten Geschichten darüber in der Bibel. Of Jesus healing someone. Wie Jesus jemanden heilt. It's found here in Mark chapter 5. Ist hier aufgeschrieben in Markus 5. It's the story of the woman with the issue of blood. Das ist die Geschichte mit der blutflüssigen Frau. And in Mark chapter 5 you find this woman. In Markus 5 findest du diese Frau. She's had this blood issue for a long time. Die dieses Blutungsproblem hatte eine lange Zeit. She's gone to the doctors. Sie war bei den Ärzten. The doctors haven't been able to help her. Und die Ärzte waren nicht in der Lage, ihr zu helfen. It's actually getting worse. Im Gegenteil, es wurde schlimmer. She spent all of her money. Sie hat all ihr Geld aufgebraucht. And then she finds out about Jesus. Und dann findet sie raus über Jesus. Sie hört von Jesus. And so it says that she began to press through the crowd of people. Und dann heißt es, sie drängte durch die Menschenmenge. Verse 27 says she heard about Jesus. Vers 27 sagt, sie hatte von Jesus gehört. She came behind him in the crowd. Und sie kam von hinten an ihn heran. And she touched his garment. Und rührte sein Gewand an. Because she said, if I could just touch his clothes. Denn sie sagte sich, wenn ich nur sein Gewand anrühre, so werde ich geheilt. And immediately the fountain of her blood was dried up. Und sogleich vertrocknete der Quell ihres Blutes und sie merkte es am Leib, dass sie von der Plage geheilt war. And she felt in her body that she was healed of her plague. Sie merkte es am Leib, dass sie geheilt war. See, she came up to touch Jesus. Also sie kam, um Jesus zu berühren. Because the word was beginning to get out. Denn die Nachricht von Jesus verbreitete sich, that there was life, dass er Leben in there sich hatte, power flowing out of Jesus, dass Kraft aus ihm heraus floss. And if you could just touch him, und wenn du ihn nur anrühren kannst, you'd be healed, dann wirst du geheilt. See, it says in Luke chapter 6, und in Lukas 6 heißt that es, multitudes were trying to just touch Jesus, dass Menschenmengen versuchten, ihn anzurühren. Because power was flowing out of him. Denn Kraft ging von ihm aus. But this was not because he was God. Aber das war nicht, weil er Gott war. He was a man filled with God. Sondern er war ein Mensch, der filled gefüllt war mit Gott und mit seinem Leben. He's doing life like us. Er hat ein Leben geführt wie wir. But he knows what he has. Aber er wusste, was er hat. And people are finding out about it. Und Menschen haben das mitbekommen. And they said, if I could just touch him. Und sagten, wenn ich nur an ihn anrühren könnte. If I could just touch his clothes. Wenn ich nur seine Kleider berühren könnte. I'll be healed. Dann werde ich geheilt. So this woman, she presses through the crowd. Und diese Frau drängt sich she durch die Menschenmenge. Jesus. Kommt zu Jesus. She touches his clothes. Berührt seine Kleidung. And the power of God, the life of God flows through him. Und die Kraft Gottes fließt durch ihn. Flows into this woman and she's instantly healed. Fließt in diese Frau hinein und sie ist sofort geheilt. Now this story is preached all over the world. Diese Geschichte wird überall auf der Welt gepredigt. And it's preached to Christians. Und sie wird gepredigt zu Christen. On how to receive their healing. Wie Christen ihre Heilung empfangen können. The only problem is this. Das einzige Problem ist, that's not the way Christians get healed. So empfangen Christen gar nicht ihre Heilung. That's the way the sinner gets healed. Sondern so werden Sünder geheilt. You see, she's a sinner. Sie ist ein Sünder. Every single person that Jesus healed was a sinner. Jede einzelne Person, die Jesus geheilt hat, war ein Sünder. So let me ask you a question. Also lass mich dir eine Frage stellen. Why do us as new creations in Christ Jesus? Warum continue please. As a righteous person. Warum sind wir als Menschen in Christus, als Gerechte, filled with God, gefüllt mit Gott, and filled with his life, gefüllt mit seinem Leben, why would I read that story? Warum sollte ich diese Geschichte lesen? And identify with a sinner. Und mich identifizieren mit einem Sünder. Instead of identifying with the Christ. Anstatt mich zu identifizieren mit dem Christus. You see, the problem is that we've created an identity crisis in the church. Schau, wir haben selber eine Identitätskrise in der Gemeinde geschaffen. We've been teaching Christians to identify with sinners. Wir haben Christen gelehrt, sich mit Sündern zu identifizieren. And yet we tell them that by the stripes of Jesus you were healed. Und trotzdem sagen wir, in den Wunden von Jesus bin ich geheilt. That your healing's already been bought and paid for. Deine Heilung ist bereits erworben worden. And then we tell people to look at this sinner. We tell people to look at these sinners. Und dann sagen wir Leuten, schau dir diese Sünder an. On how to receive your healing. Damit du von ihnen lernen kannst, wie man Heilung empfängt. But how can you receive something? Aber wie kannst du etwas empfangen? That you've already been given. Das dir schon gegeben wurde. You see, instead of identifying with the sinner, anstatt dass wir uns identifizieren mit dem Sünder, I should be identifying with the Christ. Sollte ich mich identifizieren you mit see, dem Christus. Even when I read the Gospels, selbst wenn ich die Evangelien lese, even when I read these stories, selbst wenn ich diese Geschichten lese, I still have to read those stories, muss ich immer noch diese Geschichten lesen, through the lens of someone who is in Christ. Mit den Augen einer Person, die in Christus ist. Because see, the moment I begin to identify with the sinner, denn der Moment, in dem ich mich mit dem Sünder identifiziere, I'm someone who's separated from Christ. Dann bin ich jemanden, der getrennt ist von Christus. I'm someone who's trying to get to Jesus. Der versucht, zu Jesus zu kommen. I'm someone that's not the righteousness of God. Jemand, der nicht die Gerechtigkeit Gottes ist. I'm someone that's not filled with His life. Jemand, der nicht mit seinem Leben gefüllt ist. I'm someone that's not perfect. Jemand, der nicht vollkommen ist. I'm someone that's lacking. Jemand, der Mangel hat and trying to get to him, und versucht, zu ihm zu kommen, to receive of what he has in him. Um etwas zu empfangen, was er in sich hat. Aber was ist, wenn ich mich selber sehe als Jesus in dieser Geschichte? Now I begin to see myself jetzt sehe ich mich selbst as the one filled with the life of God. Als derjenige, der gefüllt ist mit dem Leben Gottes. I begin to see myself ich sehe mich selbst as one who's dead to sin, als jemand, der Sünde gestorben ist, dead to disease, der Krankheit gestorben ist, untouchable, unberührbar. And I'm the one, und ich bin derjenige, who the sinner's trying to touch. Den die Sünder versuchen anzurühren. You see, we've been trying to teach the church, wir versuchen der Gemeinde beizubringen, to try to touch the hem of Jesus's garment, das Gewand von Jesus zu berühren. But we forgot that when we got born again, aber wir haben vergessen, dass als wir von neuem geboren wurden, you also got a garment of salvation, dass wir auch ein Gewand des Heils empfangen haben, and you got a robe of righteousness, dass du eine Robe der Gerechtigkeit auf dir trägst. You might just need to touch yourself. Vielleicht solltest du mal drüber nachdenken, dass du dich selber berührst. See, this is why people in the church, say again. People in church, Leute in der Gemeinde, they sing songs, singen Lieder, like Jesus, don't pass me by. Wie so, Jesus, geh nicht vorüber an mir. How could he pass you by? Wie kann er an dir vorübergehen? When he got in you. Wenn er schon in dir drin ist. Come on. Jesus said, I'll never leave you. Jesus hat gesagt, ich werde euch nie verlassen. I'll never forsake you. Ich werde euch nie im Stich lassen. Come on, the promise of God, die Verheißung Gottes ist, that had been declared by the prophets of old, die von den Propheten von alters her verkündet wurde, was that in this new covenant, ist, dass in diesem neuen Bund, I will dwell in them. Heißt es, ich werde in ihnen wohnen. I will walk in them. Ich werde in ihnen wandeln. I will be their God. Ich werde ihr Gott they sein. Will be my people. Und sie werden mein Volk and sein. I will be a father unto them. Und ich werde ihnen ein and Vater they will be my sein. Sons and my daughters. Und sie sollen mir Söhne und Töchter sein. You see, so many of us have gotten born again. So viele von uns, wir wurden von neuem geboren. We accepted Jesus as our Savior. Wir haben Jesus als unseren Retter angenommen. And we're excited that we're going to heaven. Und wir sind begeistert, dass wir jetzt in den Himmel kommen. But we still see ourselves as a sinner. Aber wir sehen uns immer noch selbst als Sünder. When it comes to the area of healing. Vor allem, wenn es zum Bereich von Heilung kommt. Why is that? Warum? Because we're looking to this to tell me what I have. Weil wir auf das hier schauen, dass das hier uns sagt, was wir haben. But what's the possibility, aber wie sind die Chancen, that little bump, dass dieser kleine Knubbel that little pain, hier, dieser kleine Schmerz, that little thought, dieser kleine Gedanke, all it is, alles, was es ist, is a temptation by the devil, ist eine Versuchung Satans, to try to get you to release, die dich dazu bringen soll, the healing you've already been given. diese Heilung loszulassen, die du schon empfangen hast. Let me show you one more thing. Lass mich dir noch was zeigen. Genesis chapter 3. 1. Mose Kapitel 3. Genesis chapter 3. 1. Mose 3. And verse 2. Vers 2. Says the woman said to the serpent, da sprach die Frau zur Schlange, we may eat the fruit of the trees of the garden. Von der Frucht der Bäume im Garten dürfen wir essen. But of the fruit of the tree which is in the middle of the garden. Aber von der Frucht des Baumes, der in der Mitte des Gartens ist. God has said you shall not eat it. Hat Gott gesagt, esst nicht davon. Nor shall you touch it. Und rührt sie auch nicht an. Lest you would die. Damit ihr nicht sterbt. And the serpent said to the woman, da sprach die Schlange zu der Frau, you will not die. Keineswegs werdet ihr sterben. For God knows that in the day you eat of it, sondern Gott weiß, an dem Tag, da ihr davon esst, your eyes will be open, werden euch die Augen geöffnet und ihr werdet sein wie Gott. And you will be like God, und werdet erkennen, was gut knowing und böse ist. Isn't this interesting? Ist das nicht interessant? It's the great deception. Es ist der große Betrug. Satan said, if you eat of this tree, Satan sagt, wenn du von diesem Baum isst, you'll be like God. Dann wirst du sein wie Gott. But Genesis chapter 1, verse 26. Aber 1. Mose 1, 26. God made them to be like him. Heißt es, dass Gott schon sie in sein Ebenbild geschaffen hatte? You see, the Apostle Paul tells us that Eve was deceived. Der Apostel Paulus sagt uns, dass Eva verführt wurde oder betrogen wurde. You see, Eve did not understand who she was. Eva hat nicht verstanden, wer sie war. And right here in verse 6. Und direkt hier in Vers 6. Says when the woman saw that the tree was good for food. Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre. She's seeing this tree. Sie sieht den Baum. She sees that it's going to make her like God. Und sie sieht, oh, die Frucht dieses Baumes wird mich machen wie Gott. Now this was not the first time she's seen the tree. Das ist nicht das erste Mal, dass sie den Baum gesehen hat. But now with her imagination. Aber jetzt in ihrer Fantasie. With her soul. Mit ihrer Seele. Her mind. Ihrem Verstand. She's seeing in a different way. Sieht sie den Baum auf eine andere Art und Weise. She doesn't understand she already has this. Und sie versteht nicht, dass sie das schon hat, was sie da begehrt. But the temptation of Satan was that you don't have it. Aber die Versuchung Satans war, du hast es noch but nicht. If you'll do this, you'll get it. Aber wenn du davon isst, dann wirst du es werden. And what does she do? Was macht sie? She began to work. Sie fängt an zu arbeiten. To get. Um etwas zu bekommen, she already had. Was sie schon hat. And as a result, und als Ergebnis she lost what she had. Hat sie verloren, was sie hatte. You see, Satan's been doing the same thing. Und Satan tut immer noch exakt for das Gleiche years. Seit 6000 Jahren. He's doing it to the church all the time. Und er macht es mit der Gemeinde die ganze Zeit. Telling you, you don't have your healing. Er sagte, du hast deine Heilung nicht. But if you'll do all these things, aber wenn du all diese Dinge tust, you'll get it. Wirst du sie bekommen. Is it possible, könnte es sein, that so many of us, dass so viele von uns have been working to get what we already have, daran arbeiten, etwas zu bekommen, was sie schon längst haben, because we don't know who we are. Weil wir nicht verstanden haben, wer wir sind. Is it interesting that the very first temptation of mankind, ist es nicht interessant, dass die allererste Versuchung in der Geschichte der Menschheit, was about their identity, dass es da um Identität ging? And the very first temptation of Jesus as the last Adam, und die erste Versuchung von Jesus als letzter Adam, was about his identity. Da ging es um seine Identität. If you really are the Son of God, wenn du der Sohn Gottes bist, you'll turn these rocks into bread. Dann befiehl diesen Stein, dass sie Brot werden. See, we should learn from history. Wir sollten aus der Geschichte lernen. Satan's first temptation was about identity. Die erste Versuchung, die Satan brachte, da ging es um Identität. His first temptation against Jesus was about his identity. Seine erste Versuchung, mit der er an Jesus herantrat, ging es um Identität. And ultimately all his temptations against us are about our identity. Und glaubt mir, alle Versuchungen, die er gegen uns bringt, haben mit Identität zu tun. See, Satan has no problem with you spending time praying in tongues. Weißt du, Satan hat kein Problem, wenn du Zeit damit verbringst, in Zungen zu reden. Reading your Bible. Deine Bibel zu vorzulesen. Making your healing confession. Deine Heilungsbekenntnisse aufzusagen. Going to church. In die Gemeinde zu gehen. Serving and giving. Zu dienen und zu geben. Doing all these spiritual things. All diese wunderbaren geistlichen Dinge zu tun. Just so you can obtain what you already have. Nur um endlich dir das zu verdienen, was du schon längst hast. Because as long as you're working to obtain it, denn solange du daran arbeitest, es dir zu verdienen, you're not operating in faith. Bist du nicht im Glauben. You're living by works. Du lebst in Werken. And as long as you're working, und solange du arbeitest, it's never going to work. Wird es nicht funktionieren. And you're ultimately, you're never going to fulfill what God has called you to do. Und letztendlich wirst du nie das erfüllen, wozu Gott dich eigentlich berufen hat. Because you're going to be caught up with working. Denn du bist beschäftigt mit Arbeiten. Instead of living. Anstatt leben. The Apostle Paul said in Colossians chapter 2 and verse 6. Der Apostel Paulus sagt in Kolosser Kapitel 2 Vers 6. He said, as you have received Christ. Da sagt er, so wie ihr den Christus empfangen habt. Now walk in him. So wandelt in ihm. He said, you received him. Er sagt, so wie ihr ihn empfangen habt. You see the difference between the teachings of Jesus and the teachings of Paul. Der Unterschied zwischen den Lehren von Jesus und der Lehre des Paulus. Jesus is talking to sinners. Ist Jesus spricht zu Sündern. And he's telling them to believe. Und er sagt ihnen, dass sie glauben sollen. Paul is talking to Christians. Paulus spricht zu Gläubigen, zu Christen. He's telling them to walk in the one who you believed in. Und er sagt, wandelt jetzt in dem, an den ihr geglaubt habt. He's not telling you how to receive something. He's telling you to walk in the one in whom you have received. Sondern er sagt ihnen, jetzt wandelt, jetzt lebt in dem, was ihr empfangen habt. And then he goes on in verse 7 and 8. Und dann geht's weiter in Vers 7 und 8. And he said, do not be cheated. Und er sagt, lasst euch nicht betrügen. Don't be cheated by deceit. Lasst euch nicht verführen durch Betrug, Philosophie, high talk, hochklingende Rede. What's normal in the world? Das, was normal ist in der Welt. He says, as long as you're looking to all these things. Er sagt, solange ihr auf all diese Dinge schaut, the traditions of men, die Traditionen der Menschen, you're going to get cheated out of what Jesus provided for you. Werdet ihr betrogen werden um das, was Jesus für euch schon hat. The way that you do not get cheated, und die Art und Weise, wie du nicht betrogen wirst, as you look at Jesus, ist, indem du auf Jesus anschaust, dass du auf Jesus schaust. Not after Christ, because he goes on in verse 9. In Vers 9 macht er weiter. He said, Jesus. Er sagt Jesus. He is the fullness. Er ist die Fülle. Of the Godhead bodily. In ihm ist die Fülle der Gottheit leibhaftig. The Father, the Son, the Holy Spirit. Der Vater, der Sohn, der Heilige Geist. Wrapped up in a body. Alles eingewickelt in einem Körper. But then in verse 10, und dann in Vers 10. He said, you are complete in him. Sagt er, ihr seid vollkommen in ihm. The Father, im Vater, the Son, im Sohn, the Holy Spirit, Heiligen Geist. And you, und du. In a body. Eins in einem Körper. But Paul's letting you know, even though that's who you are. Und Paulus sagt, ja, obwohl es genau das ist, wer ihr seid. And even though you possess these things. Und obwohl ihr diese Dinge besitzt, obwohl euch das alles gehört. You can get cheated out of all of it. Könnt ihr aus dem allen wieder rausgebracht werden durch Betrug. When you begin to look at life through the world. Wenn ihr anfangt, das Leben zu sehen durch die Augen der Welt. You look at life through traditions. Das Leben zu sehen durch die Augen von Tradition. Instead of looking to Jesus to tell you who you are and what you have. Anstatt auf Jesus zu schauen, der dir sagt, wer du bist und was du hast. We can get saved and know we're going to heaven. Wir können errettet werden und Gewissheit haben, dass wir in den Himmel kommen. And yet still have the curse operating in our life. Und immer noch ist der Fluch in unserem Leben wirksam. Because we're looking to everything else except for him. Weil wir auf alles andere schauen, nur nicht auf ihn. To tell me who I am and what I have. Was uns sagt, wer wir sind und was wir haben. Um zu erfahren, wer wir sind und was wir haben. See, I don't know about you. Ich weiß nicht, wie es dir dabei geht. I don't want to be like Eve. Ich möchte nicht so sein wie Eva. not knowing who I am, nicht wissen, wer ich bin, and lose out on what Jesus has given me. Und dabei das verlieren, was Jesus mir schon gegeben hat. Still going to heaven, ich gehe immer noch in den Himmel, but not experiencing the victory that he died for me to have on this earth. Aber ich erlebe vorher nicht den Sieg, den erworben hat, dass ich darin leben soll hier auf der Erde. So let me ask you a question. Lass mich dir also eine Frage stellen. This is a twofold thing. Und das ist eine zweifache Sache. Number one, those of you that are in here tonight, Nummer eins, diejenigen von euch, die heute Abend hier sind. And maybe you've had some physical issues. Und vielleicht hast du ein paar körperliche Probleme. Maybe you've had some things that the doctor said are incurable. Vielleicht hast du irgendwas, wo der Arzt sagt, das ist nicht heilbar. What's the possibility? Wie stehen die Chancen? That the medicine of heaven, dass die Medizin des Himmels, God's precious life, Gottes kostbares Leben, it's on the inside of you right now, das in dir jetzt gerade schon ist. And you don't even need one person to lay their hands on you. Dass du noch nicht mal eine Person brauchst, die dir die Hände auflegt. That what you need is actually already on the inside of you. Das, was du brauchst, ist schon in dir. And the problem is the devil's been right there. Und das Problem ist, der Teufel ist direkt da. Telling you in your ear. Und flüstert dir ins Ohr. If you'll just do all these things, wenn du nur all diese Sachen machst, God will heal you. Dann wird Gott dich heilen. But what's the possibility? Wie stehen die Chancen? The only thing you need to do, ist dass das Einzige, was du tun musst, is to abide in him, ist in ihm zu bleiben. And to see myself connected to him. Und dich selbst verbunden zu sehen mit ihm. That everything that flows in him, dass alles, was durch ihn fließt, because he's in me, weil in mir ist, and I am in him, und ich in ihm bin. That the life that flows at the throne of God, dass das Leben, das direkt vom Thron Gottes fließt, that it's flowing in my body right now, in meinem Körper fließt, jetzt in diesem Moment. Now someone would say, well, you don't understand. Und manche von uns sagen jetzt vielleicht, ja, du verstehst nicht. I haven't lived a perfect life. Ich habe kein perfektes Leben gelebt. You don't know what I've done. Du weißt nicht, was ich alles gemacht habe. But isn't it interesting, aber ist das nicht interessant, that Moses, dass Mose as a sinner, als Sünder, he's a former murderer, ist ein ehemaliger Mörder, he's not a child of God, ist nicht ein Kind Gottes, salvation isn't even available yet, Errettung ist noch nicht mal verfügbar, that life was flowing in his body. Und trotzdem ist dieses Leben in seinen Körper geflossen. And isn't it interesting? Und ist das nicht interessant, that every person that Jesus touched, dass jede Person, die that Jesus life was flowing out of him, angerührt hat, and das, flowing into their body, das Leben aus ihm heraus geflossen ist und in ihren Leib hineingeflossen ist. Every single one was a sinner. Jeder einzelne von ihnen war ein Sünder. Friend, if it will flow into a sinner, Freunde, wenn es in einen Sünder hineinfließen kann, it will flow into a believer, dann kann es erst recht durch einen Gläubigen fließen, who's working out their salvation, der in seiner Errettung wandelt. Some Christians would say, manche Christen würden sagen, well, you know, your real problem is your love walk. Ja, das wirkliche Problem ist dein Wandel in Liebe. You know, it's not working because your love walk toward people isn't good enough. Das funktioniert nicht, weil du nicht liebevoll genug mit anderen Menschen umgehst. Well, why is it that there's no rules on the sinner, but there's rules for the believer? Warum gibt es da keine Regeln für den Sünder, aber es gibt Regeln für den Gläubigen? And what's interesting is that scripture, und was interessant ist diese Schriftstelle, that people pull and say faith works by love, dass die Stelle, die Leute benutzen, Glaube wird durch Liebe wirksam. It actually says this. Da steht eigentlich circumcision, Beschneidung, and uncircumcision, und Unbeschnittenheit. It means nothing in Christ, bedeutet nichts in Christus, but faith working through love, sondern der Glaube, der durch die Liebe wirksam ist. In other words, Paul's telling you, mit anderen Worten, Paulus sagt dir, that your actions, dass das, was du getan hast, your behaviors, dein Verhalten, it means nothing, keine Bedeutung hat, in him, in ihm. Why is it that we think it's our love walk? Warum denken wir, es ist unser Liebeswandel? At what point does your love walk get good enough? Und ab welchem Punkt wird dein Liebeswandel gut genug? What's the possibility? Wie stehen die Chancen? That my faith explodes. Dass mein Glaube explodiert. Because I know how much he loves me. Weil ich weiß, wie sehr er mich liebt. That faith works by his love. Dass mein Glaube wirksam wird durch seine Liebe. Not me. Nicht durch mich. So you see, as one that's born again, schau, als einer, der von neuem geboren ist, the righteousness of God in Christ, der die Gerechtigkeit Gottes in Christus ist, it made me good enough. Das hat mich gut genug gemacht, ausreichend gut. That he put his precious life in me. Dass er sein kostbares Leben in mich hineingelegt hat. Dass er mich eins gemacht hat mit ihm. So that no sickness, so dass keine Krankheit, no disease, kein Gebrechen, no physical issue, kein körperliches Problem could stay in my body, sich in meinem Körper halten kann. That it would flow from me as a spirit, dass es von mir als Geist fließt and flow into my body, und in meinen Körper hineinfließt. Not because of my works, nicht wegen meiner guten Werke, because of who I am in him, sondern wegen dem, wer ich bin in ihm. You see, the same person that lays their hand on you, schau, die gleiche Person, die dir die Hände auflegt, the life that flows out of them, das Leben, was aus dieser Person rausfließt, the same life that's in you, ist das gleiche Leben, das auch genauso in dir ist. You see, this is why Jesus told us, und deshalb hat Jesus uns gesagt, to go into the world, in die Welt zu gehen, preach the gospel, das Evangelium zu verkündigen, lay hands on the sick, Hände auf Kranke zu legen. They would be healed. Und sie werden geheilt werden. Why? Warum? Because something's going to flow out of you. Weil etwas aus dir heraus fließt and flow into them. Und in sie hineinfließt. So you see, this life was given to us for two reasons. Schau, dieses Leben wurde uns gegeben aus zwei Gründen. To keep all sickness and disease away. Um uns fernzuhalten von aller Krankheit und allen Gebrechen. But also so you can give it away. Sondern so auch dazu, dass wir es weggeben, weitergeben können. See, we used to sing this song in church when I was a kid. Als ich ein Kind war, haben wir folgendes Lied in der Gemeinde gesungen. It went like this. Es ging so. I've got a river of life. Ich habe einen Fluss des Lebens, that's flowing out of me, der aus mir herausfließt, makes the lame to walk and the blind to see, der die Lahmen gehen lässt und die Blinden sehen lässt. It opens prison doors and sets the captives free. Der Gefängnistüren öffnet und die Gefangenen freimacht. I've got a river of life flowing out of me. Ich habe einen ein Strom des Lebens, der aus mir fließt. Spring up a well, spring hervor, Quelle, that makes me whole, die mich gesund macht. Spring up a well, eine Quelle entspringt. This well of living water, diese Quelle lebendigen Wassers. These rivers of living water, diese Ströme lebendigen Wassers. You see, that well is for me, diese Quelle ist für mich. To dip down to the wells of salvation, dass ich tief eintauche in diese Quelle des Heils. But then there's also rivers flowing out of me. Aber dann sind da auch Ströme, Flüsse, die aus mir herausfließen. In diese Welt hinein. See, the well's for me. Die Quelle ist für mich. The river's for the world. Die Flüsse sind für die Welt. It's in me for me. Es ist in mir für mich. And it's in me to give it away. Und es ist in mir, damit ich es weitergebe. Like Jesus. So wie Jesus. That has to be your attitude. Das sollte deine Einstellung that has to sein. Be your perception. Das sollte deine Sichtweise that the life sein. That the Father has, dass das Leben, das der Vater is hat, the life that I have, ist das Leben, das ich habe. It's not only there for me, es ist nicht nur da für mich, but I can give it away, sondern ich kann es weitergeben, to whoever I want, wem immer ich will. That right now, aber jetzt, in the chairs that you sit in, in dem Stuhl, in dem du sitzt. That dead raising power, diese tote, erweckende Kraft, that raised up Jesus from the dead, die Jesus von den Toten auferweckt it's hat, literally on the inside of you, ist Spirit. Wörtlich in dir, in deinem Geist. What God released into the universe, das, was Gott ins Universum hinein freigesetzt hat, is literally contained on the inside of you as a spirit. Das ist wortwörtlich in dir, in deinem Geist enthalten. And it's just waiting, und es wartet darauf, to flow into your body, in deinen Körper zu fließen, and to flow into all of those that are around you, und in alle hineinzufließen, die in deiner Umgebung sind. Remember, the darkness could not overcome the light. Erinnere dich, die Dunkelheit konnte das Licht nicht überwinden. There's light that flows out of you. Das Leben, was aus dir fließt. That light that was in Jesus. Dieses Leben, das in Jesus war. It's in you. Ist in dir. See, light will create. Leben ist schöpferisch. It will also disinfect. Und das ist auch desinfizierend. It will also kill. Und es tötet auch. It will burn out a tumor. Es verbrennt Tumore. It will kill a virus. Es tötet Viren. It will grow an organ. Und es lässt Organe wachsen. Well, it's high time you and I. Es wird höchste Zeit. Begin to view ourselves the way that God views us. Dass du und ich, dass wir anfangen uns so zu sehen, wie Gott uns sieht. And see the unfortunate thing. Und das Unglückliche dabei ist. Most of the church today. Das ist der Großteil der Gemeinde. Are just like those Israelites. Ist so wie diese Israeliten. That are scared of the giants. Angst vor den Riesen. And don't realize the giants are afraid of them. Und verstehen nicht, dass die Riesen Angst haben vor ihm. When you walk into a room, wenn du einen Raum betrittst, a cancer should be getting scared. Sollte ein Krebs vor Angst zittern. Come on, COVID should be afraid for you to touch it. COVID sollte Angst davor haben, dass du das berührst. See, the church was afraid of COVID. Die Gemeinde hatte Angst vor COVID. But the church didn't realize COVID was afraid of it. Aber die Gemeinde hat nicht verstanden, dass COVID Angst hatte vor der Gemeinde. Ha. So what happens when COVID 54 comes down the pipeline? So was passiert dann, wenn COVID Nummer 54 dann anmarschiert kommt? COVID 127. COVID 127. You know, cowpox and monkeypox. Und die Kuhviren und Affenviren. Affenpocken. Pigpox. Und Schweinepest. All of these, come on, you know there's more coming down the pipeline. Weißt du, weißt, da ist noch mehr in der Pipeline, was kommen wird. So why don't the church get to the place? Warum sollte die Gemeinde nicht langsam an den Punkt kommen? Of instead of being afraid of it, wo sie keine Angst mehr davor hat, and standing in the very same line as the sinner, und auf dem gleichen Standpunkt steht wie der Sünder, know that you have something on the inside that will kill it. Sondern dass du weißt, du hast etwas in deinem Inneren, was das abtötet. You see, when the church begins to rise up and realize who they are and what they have, wenn die Gemeinde anfängt aufzustehen und zu verstehen, wer sie ist und was sie hat. The government will not be looking to Pfizer, they'll be looking to the church. Dann wird die Regierung nicht mehr nach Pfizer Ausschau halten, sondern nach der Gemeinde. You know why the world doesn't respect the church? Weißt du, warum die Welt die Gemeinde nicht respektiert? You see, the church world was crying out during 2020 and 2021, we're essential. Die Gemeindewelt, die hat gerufen 2020 und 2021, wir sind unverzichtbar. Wie hieß es im Deutschen? Systemrelevant, ja. Genau. You can't shut us down, you need us. Ja, ihr könnt uns nicht dicht machen, ihr braucht uns. See, the world doesn't need you. Die Welt braucht dich nicht. They don't need you when you don't have something they don't have. Die braucht dich nicht, es sei denn, du hast etwas, was sie nicht haben. You see, the moment the world begins to realize that you have something they don't. Der Moment, wo die Welt anfängt zu begreifen, dass du etwas hast, was sie nicht haben. Then you become essential. Dann wirst du essentiell, dann wirst du systemrelevant. I don't say this just to heap any praise on me, but I was still pastoring at the time. Und ich sag das nicht jetzt, um irgendwelche Anerkennung einzuheimsen, aber zu der Zeit war ich noch Pastor damals. And we were inviting people with COVID to come to our church. Und wir haben Leute, die COVID hatten, eingeladen, in unsere Gemeinde zu kommen. We were actually advertising it. Do you have COVID? Come to church and get healed. Wir haben Werbung gemacht mit dem Slogan, du hast Covid, komm in unsere Gemeinde und empfang Heilung. We got ran through the media. You got what? We got put in the newspapers and in the media. Wir gingen durch die Medien, durch die Zeitungen. I mean national news. Das nationale Fernsehen, die nationalen Nachrichten. Talking about this crazy pastor in Arkansas. Haben über diesen verrückten Pastor in Arkansas berichtet. Who's endangering the community. Der die ganze Kommunität in Gefahr bringt. Even our governor was talking about it. Selbst unser Gouverneur hat darüber gesprochen. You know, we didn't have one person in our church. Weißt du, wir hatten nicht eine Person in unserer Gemeinde. That entire first year that got COVID. That whole year 2020, not one person in our church got COVID. Das ganze Jahr 2020 durch hat nicht eine einzige Person in unserer Gemeinde COVID bekommen. We were preaching like this. Und wir haben genauso gepredigt, wie ich das heute gemacht habe. What's in me is greater than what's out here. Was in mir ist, ist größer als das, was hier draußen ist. But what would happen if we actually believed it, though? What would happen if we start to believe this? Was würde wohl passieren, wenn wir tatsächlich anfangen, das zu glauben? All diese Schriftstellen, die wir uns heute Abend angeschaut haben. What if the healing services of today? Was, wenn die Heilungsgottesdienste heutzutage begin to be filled with sinners instead of Christians? Anfangen sich zu füllen mit Sündern anstatt mit Christen. That the sinners begin to hear. Dass die Sünder anfangen zu hören. Hey, if you go to that church. Hey, wenn du in diese Gemeinde gehst. People get healed there. Leute werden dort geheilt. You wouldn't be able to have enough seats. Dann hast du niemals genügend Stühle. You see, many of the things that Jesus gave us to reach the world. Weißt du, viele der Dinge, die Jesus uns gegeben hat, um die Welt zu erreichen. Much of the church today has saved it for a back room. Hat die Gemeinde heutzutage versteckt im Hinterzimmer. Or a special service for believers. Oder in einem besonderen Gottesdienst für Gläubige. Friends, I'm telling you, in this last great move of God. Freunde, ich sage euch was, in dieser letzten großen Bewegung Gottes. You better get strong in the area of healing. Da solltest du stark werden im Bereich Heilung. Because it's the signs and the wonders and miracles. Denn die Zeichen und Wunder. That God is going to use. Die Gott benutzen wird. To open up the hearts of the most evil of the evil. Um die Herzen der Schlimmsten zu öffnen. There's going to be diseases coming down. Da werden Krankheiten kommen, there's no cure. Wo es keine Heilung There'll gibt. Be no vaccine. Kein Impfstoff. No pill that will take care of it. Keine Tablette, die da irgendwas bewirken kann. We as a church, aber wir als die Gemeinde we need to know that what's on the inside of us. Müssen wissen, dass das, was in uns you ist, see, in the Old Testament, schau, im Alten Testament, when a leper came up to someone, wenn ein Aussätziger zu jemandem kam, and you touched the leper, und du hast den Aussätzigen berührt, you got leprosy. Dann hast du selber Aussatz bekommen. But under the new covenant, aber im neuen Bund, because of who you are in Christ, durch das, was du bist in Christus, you touch the leper, berührst du den Aussätzigen, they get healed. Und die werden geheilt. See, we've got to view that what's on the inside of me. Wir müssen das sehen, was in uns ist. Is greater than what's out here. Dass das größer ist als das, was hier draußen ist. And even what's in my body. Und größer selbst als das, was in meinem Körper ist. That where sin abounds. Dort, wo Sünde mächtig geworden grace ist. Grace abounds even more. Ist die Gnade noch mächtiger. That because I'm the righteousness of God in Christ, weil ich die Gerechtigkeit Gottes in Christus bin, I am in a position, bin ich in einer Position, to right the wrongs of the world, das was Falsches in dieser Welt wieder in Ordnung zu bringen. So I want to do this. Those of you that's in this building, ich möchte jetzt Folgendes machen: Diejenigen von euch, die heute Abend hier and you've sind, had some physical things going on, und du hast körperliche Probleme, I want you to raise your hand. Möchte, dass du mal kurz deine Hand hebst. Raise it up real high so everybody can see. Heb sie mal richtig hoch, dass alle das sehen können. All right. So those of you that have your hand raised, alle die, die ihre Hand gehoben haben, as a reminder, nur als Erinnerung, the life that's in Jesus right now, das Leben, das in Jesus ist jetzt, it's on the inside of you as a spirit, ist auch in dir als Geist. And just because we've been talking about it, und nur weil wir darüber geredet last haben, hour, in der letzten Stunde, Your mind is on it. Ist jetzt dein Denken darauf gerichtet. You become a little bit more conscious of it. Und du bist dir dessen ein bisschen mehr bewusst geworden. It's beginning to flow in your body right now. Und jetzt in diesem Moment fängt es an, durch deinen Körper zu fließen. But then I also want every single person that's around you. So you raise your hands, those that raise their hands. Aber ich möchte, dass jeder, der um dich rum ist, wenn du deine Hand gehoben hast, if you have something physical going on, raise your hand. Heb noch mal deine Hand. Keep it up. Halt sie hoch. Now all of you that are around them. Alle, die hier ringsrum sind. It's almost everybody. Almost everybody. In a moment, in I want you Moment, to put your hands on. If you don't have your hand raised, möchte ich, wenn du deine Hand nicht gehoben hast, I want you to put your hands on that person with their hands raised. Möchte ich, dass du deine Hand legst auf jemanden, der seine Hand gehoben hat. But I want you to do it with this in mind. Aber ich möchte, dass du das machst mit folgendem Sinn. This is Jesus's hands. Das sind die Hände von Jesus. Now look, we're not going to put empty hands on people. Und wir legen keine leeren Hände auf Menschen. You need to view these hands. Du musst diese Hände sehen. Like an atomic weapon. Wie eine Atombombe. Nukleare Waffe. There's something nuclear. Ja, das was Nukleares. That's about to flow out of you as a spirit. Was positiv aus deinem Geist herausfließt. And these hands are like conduit. Und diese, what's called? Electrical conduit. Ah, und diese Hände sind wie elektrische Leiter. Just like that electricity flows through those pipes. Und so wie Elektrizität durch einen Leiter fließt. The lightnings of God are going to flow through you. Fließt die Energie Gottes durch dich. And flow into that body. In diese Person. We don't put empty hands on people. Wir legen Leuten keine leeren Hände auf. Because we possess this life. Weil wir dieses Leben besitzen. Now we're going to be releasers of this life. Werden wir jetzt Freisetzer dieses Lebens. You don't have to see it. Du musst es nicht sehen. You don't have to feel it. Du musst es nicht fühlen. You just need to know it. Du musst es einfach nur wissen. Faith isn't about a feeling. Glaube hat nichts mit Gefühlen zu tun. It's about a knowing. Sondern es geht um Wissen. Knowing who you are. Zu wissen, wer du bist. What you have. Und was du hast. Praise the Lord. All right, so let's just remember. What's on the inside of us? Also erinnern wir uns mal, das was in uns ist. Life. Ist Leben. Actually, there's a prayer that the Apostle Paul, that he prayed in Ephesians chapter 1. Schau, da ist ein Gebet, was der Apostel Paulus gebetet hat. Wir finden das in Epheser 1. He said, Father, I pray. Er hat gesagt, Vater, ich bete. That the eyes of their understanding would be enlightened. Dass die Augen ihres Verständnisses erleuchtet werden. He prayed that we would know three things. Er hat gebetet, dass wir drei Dinge wissen sollen. That we would know the plan of God for our life. Dass wir den Plan Gottes für unser Leben verstehen. We would know the inheritance that he has in the saints. Dass wir wissen, was unser Erbe ist in den Heiligen. And in verse 18 he says, I pray that they would know. Und in Vers 18 sagt er, ich bete darum, dass sie wissen. The exceeding greatness. Die überragende Größe. Of the power. Der Kraft. That he used when he raised up Christ from the dead. Die wirksam war, als Christus von den Toten auferweckt wurde. That it is for us. Dass es für uns ist. And it is in us. Dass es in uns ist. See, the church today is praying for God to give us that dead raising power. Die Gemeinde heutzutage betet, dass wir diese toten auferweckende Kraft empfangen. But Paul was praying, aber Paulus hat gebetet, that we would understand we have that dead raising power. Dass wir verstehen, wir haben diese toten auferweckende Kraft. See, as long as you do not know you have it, solange du nicht weißt, dass du es hast, you're always going to be in receive mode. Wirst du immer im Empfangmodus sein. But Jesus didn't save us so we could always be in receive mode. Aber Jesus hat uns nicht gerettet, dass wir ständig im Empfangmodus sind. He got in us so we would be in release mode. Sondern er ist in uns reingekommen, dass wir im Weitergebemodus sein könnten zu jeder Zeit. We're to be releasers. Wir sind Weitergeber. Releasers. Weitergeber. Releasers. Weitergeber. Releasers. Weitergeber. Come on, you need to sometimes do like the Apostle Paul. Du musst es mal machen wie der Apostel Paulus. He told Timothy. Er hat zu Timotheus gesagt. You need to stir up the gift that's on the inside of you. Timotheus, entfache die Gabe, die in dir ist. How do I stir that up? Wie entfache ich das? With my imaginations. Mit meiner Vorstellungskraft. Meinen Gedanken. I begin to put those on him. Ich fange an, meine Gedanken and auf ihn zu richten und wer er ist and in what's mir on the inside of me. Und was in meinem Inneren and as ist. I do that, und während ich das tue, my consciousness, wird mein Bewusstsein, of those things begins to increase. Mein Bewusstsein dieser Dinge nimmt zu. And see, whatever has your imaginations, und was immer in deiner Vorstellungskraft sich befindet, that's what has your faith. Das ist, wo dein Glaube ist. Whatever is most real to you in your mind, was auch immer real ist in deinem Denken, that's what your faith is going to latch onto. Das ergreift dein Glaube. You see, most of the church thinks we have a faith problem. Der Großteil der Gemeinde denkt, wir haben ein Glaubensproblem. We have an imagination problem. Aber wir haben ein Vorstellungsproblem. We have an awareness problem. Wir haben ein Bewusstseinsproblem. You see, I have the faith of God. Schau, ich habe den Glauben Gottes. You have the faith of God. Du hast den Glauben Gottes. I mean, it's one of the fruits of the Spirit. Das ist eine der Früchte des Geistes. Love, joy, peace. Liebe, Freude, Frieden. Patience, faith. Geduld, Glauben. You can believe for anything. Du kannst für alles glauben. Faith is not the problem. Glauben ist nicht das Problem. What has our mind, our imaginations, that's the problem. Aber das, was unsere Vorstellungskraft dominiert, das ist das Problem. Think about this. Denk mal drüber nach. What happens when you get stressed and you get worried and fearful? Was passiert, wenn Stress kommt und du voller Angst und Sorge wirst? Have you noticed how your body begins to respond to your thoughts? Hast du schon mal gemerkt, wie dein Körper anfängt zu reagieren auf deine Gedanken? You see, whatever has your soul, was auch immer deine Seele dominiert, has your faith, hat auch deinen Glauben. And your faith will produce it. Und dein Glaube produziert your body das dann. Is really a slave to your soul. Dein Körper ist ein Sklave deiner Seele. And whatever your soul is plugged into, womit auch immer deine Seele verbunden ist, that's what's going to flow in you. Wird in dir fließen. So think about when I get fearful and stressed, denk mal drüber nach, wenn ich furchtsam werde und gestresst, my heart starts to beat faster, dann fängt mein Herz an schneller zu schlagen, my pulse increases, mein Puls erhöht sich, my skin starts to get clammy, meine Haut fängt an feucht zu werden, my body's responding to my soul, mein Körper reagiert auf meine Seele. And in those moments, my soul is hooked up to the curse. Und in solchen Momenten ist meine Seele verbunden mit dem Fluch. What would happen if I hooked up my soul to the blessing of God? Was würde passieren, wenn ich meine Seele verbinde mit dem Segen Gottes? I put my soul and connected it to the life of God. Ich verbinde meine Seele mit dem Leben Gottes. How would my body begin to respond to that? Wie würde mein Körper darauf reagieren? If my body will respond to the curse, wenn mein Körper auf den Fluch reagiert, with my thoughts on that, und meine Gedanken darauf gerichtet sind, my body will respond to the thoughts of the blessing, dann wird mein Körper auch reagieren auf Gedanken des Segens. Yeah, but see, but Christians, we think that's weird. Aber wir Christen denken, nee, das ist komisch. Why? Because what's normal in the world is so normal for us. Weil das, was normal ist in der Welt, ist so normal für uns. Because we'll accept. Und wir akzeptieren das. That my body will respond to fear. Wir akzeptieren, dass mein Körper auf Furcht reagiert. But you talk about your body responding to faith. Aber wenn wir darüber sprechen, dass dein Körper auf Glauben reagiert. Your body responding to your imaginations on the life of God. Dass dein Körper reagiert auf deine Vorstellungskraft über das Leben Gottes. And people start to think you're weird. Dann fangen Leute an zu denken, du bist aber ein bisschen schräg drauf. Because what's normal in the world is normal for us. Denn das, was normal ist in der Welt, ist normal für uns. But this is why the Apostle Paul. Darum sagt der Apostel Paulus. He said, "You need to renew your mind. Du musst deinen Sinn erneuern. Do not be conformed to this world. Sei nicht gleichförmig dieser Welt. Change the way you think. Sondern verändere die Art und Weise, wie du so denkst. You can prove, damit du erkennen kannst, what is the good, acceptable and perfect will of God. Damit du prüfen kannst, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Notice the will of God. Beachte, der Wille Gottes place in your life findet statt in deinem Leben. Connected to what has your imaginations. In dem Maß oder ist verbunden mit deiner Vorstellungskraft, what has your soul. Was deine Seele beherrscht. So what would happen if we would start meditating on the life of God that's on the inside of us? So was würde passieren, wenn wir anfangen nachzusinnen über dem Leben Gottes, was in uns ist? We begin to think all the time about what's on the inside of us. Wenn wir anfangen die ganze Zeit darüber nachzudenken, was in uns ist. That life flowing on the inside of me. Dieses Leben, das in mir fließt. And any disease that may have come before. Any disease that may have come into my body? Jede Krankheit, die vielleicht irgendwie in meinen Körper gekommen sein könnte. What's in me is so great. Das, was in mir ist, ist so groß, that it will drive it out. Dass es diese Krankheit raustreiben wird. But not even because I had someone lay hands on me. Und noch nicht mal, weil mir jemand die Hände auflegt. Because Jesus got in me. Sondern weil Jesus in mich hineingekommen ist. We really need to have more faith. Kommt Leute, wir müssen ein bisschen mehr Glauben haben. And the one who got in us. An denjenigen, der in uns ist. Than the one who's laying hands on us. Als dass wir mehr Glauben haben an den, der uns die Hände auflegt. Because in reality, denn in Realität ist es so, the laying on of hands, das Auflegen der Hände, was really for the believer, war für den Gläubigen, to do to the sinner, dass der Gläubige das mit dem Sünder macht. Why? Because the sinner does not have what the believer has. Warum? Weil der Sünder nicht das hat, was der Gläubige hat. In Jesu Namen. Hallelujah. Hallelujah. Lord, I've got a fountain of life flowing in me. Ich habe eine Quelle von Leben, die in mir fließt. I've got rivers of life flowing ich out of me. Ich habe Ströme des Lebens, die aus mir fließen. Makes the lame to walk and the blind to see. Die Lahmen gehen lassen und die Blinden opens sehen lassen. Opens doors and sets all the captives free. Die Gefängnistüren öffnen, die Gefangenen frei machen. I've got a river of life. Ich habe einen Fluss des Lebens. It's flowing out of me. Der aus mir fließt. Come on, you should start going through life looking at yourself like Superman. Du solltest durchs Leben gehen und dich selber sehen wie Superman. Nothing can stop me. Nichts kann mich stoppen. That in Christ I'm unstoppable. In Christus bin ich unstoppbar. In Christ I'm untouchable. In Christus bin ich unberührbar. Because greater that's in me. Denn größer ist der in mir ist. That's in the world. Als der in der Welt ist. That I'm the righteousness of God. Ich bin die Gerechtigkeit Gottes. That I'm right. Ich bin richtig gemacht. I'm more right. Ich bin gerecht. Than the wrongs in the world. Ich bin richtiger als das, was falsch ist in der Welt. If nothing could stand before Jesus, nichts kann vor Jesus bestehen. Nothing can stand before me. Und wenn nichts vor Jesus bestehen kann, kann nichts vor mir bestehen. Not because of me, nicht wegen mir, but because of the one who got in me. Sondern wegen dem, der in mich hineingekommen you see, ist. Jesus got in us. Jesus ist in uns hineingekommen, so he could live his life, damit er sein Leben leben kann through us. Durch uns. What's the possibility? Wie stehen die Chancen? That the only thing that's hindering God from moving, dass das Einzige, was Gott am Wirken hindert, is us. Wir sind. Because we haven't realized, weil wir nicht verstanden haben, that when God got into us, dass als Gott in uns hineinkam, we became the move. Wurden wir zu einer Bewegung. So if you want to experience a move of God, wenn du eine Bewegung Gottes erleben möchtest, all you need to do is move. Das alles, was du tun musst, ist dich bewegen. Come on, I will live in them. I will walk in them. Komm, ich werde in ihnen leben. Ich werde in ihnen wandeln. I will dwell in them. Ich werde in ihnen wohnen. Everywhere you go, God goes. Wo immer du hingehst, dort geht Gott hin. You get in your car, God gets in the car. Wenn du dich in dein Auto setzt, dann steigt Gott in dieses Auto ein. God goes to the restaurant. Wenn du in ein Restaurant gehst, dann geht Gott in dieses Restaurant. You're in the bathroom, he's in the bathroom. Und wenn du auf Toilette gehst, dann ist Gott auf Toilette. We're not praying for him to show up. Wir beten nicht, dass sich manifestiert. That when you show up, God shows up. Wenn du kommst, dann kommt Because you're a carrier of him. Denn du bist ein Träger seiner Gegenwart. You are the house of God, not the church building. Du bist das Haus Gottes, nicht das Gemeindegebäude. Hallelujah. Hallelujah.